Oder ist nicht so und so erst nicht. Das ist dann hier auf Live Baby, what's up, Sunday? Baby, hold on that day. After the hard rock and roll, cruise my rack and tour on the moon. Wait till trip on the way. It's down my suicide days. After that usual razzing task, to the hell man, all of the chance. We love stuff, Sunday. Who's my rack and two on the moon? We just dribble away. That's not my social space. I'm that usual rest of tax. Take a home and all the stats. We don't stop such a wow! Das nächste Spiel ist für alle Rootboys und sag ich, die es nochmal werden wollen. Oder mal waren oder die aus Kasch.